Abschnitt 4 aus Nicholas Nickleby, Band 4, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 32. Kapitel, das hauptsächlich von einer bemerkenswerten Unterredung und gewissen merkwürdigen Vorgängen handelt. »Da hätten wir London endlich«, rief Nicholas, seinen Überrock abwerfend und Smike aus einem langen Schlummer aufweckend. »Es war mir, als ob wir es nie erreichen würden.« »Und doch sind wir eben nicht langsam von der Stelle gekommen«, bemerkte der Kutscher mit einer ziemlich sauren Miene über die Schulter blickend. »Sie haben recht, Kutscher«, erwiderte Nicholas, »allein mich hat sehr nach dem Ende der Reise verlangt, und in solchen Fällen deucht einem der Weg immer lang.« »Hat Ihnen der Weg lang gedeucht bei solchem Vorspann, wie Sie ihn heute gehabt, so muss Sie allerdings recht sehr nach dem Ende der Reise verlangt haben«, sagte der Kutscher, hob die Peitsche empor und begrüßte, um seinen Worten Nachdruck zu geben, einem kleinen Knaben die Waden mit der Schwippe. Anmerkung des Übersetzers: Es ist eine eigentümliche Kunst englischer Postkutscher, worauf dieselben nicht wenig stolz zu sein pflegen, mit den Schwippen ihrer sehr langen Peitschen weit entfernte Gegenstände genau zu treffen oder nur ganz leicht zu berühren. Sie rasselten durch das lärmende Gedränge der Straßen von London und der allgemeine Eindruck glich dem des Zauberspiels einer Laterna Magica in unendlich vergrößertem Maßstabe. Im buntesten Wechsel schauten sie in den glänzend erleuchteten Läden rechts und links Stoffe, Gefäße, Anzüge, Waren aller Art, Reichtümer und Erzeugnisse der Natur und des Kunstfleißes der Menschen aus allen Ländern der Welt. Gold, Silber und Juwelen, Lebensmittel und tödliche Waffen, Eisenschienen für die Verkrüppelten, Kleider für die Neugeborenen, Arzneien für die Kranken, Särge für die Toten, Freudentempel für die Genusssuchenden und Kirchhöfe für die Begrabenen, rastlos forteilende, geschäftige, des allen nicht achtende Menschen, ein Gewühl gleichend einem unerschöpflichen Strome, stolze, übersättigte Reiche und Große in glänzenden Equipagen und hungrige und zerlumpte vor den funkelnden Läden und prachtvollen Scheiben spiegelnden Glases, ehernen Mauern für sie, halbnackte chinesische Schals und indische Goldstoffe angaffend, das alles und tausendmal mehr flog, die Augen blendend und fast das Hirn verwirrend gleichsam an ihnen vorüber. Im Hause eines Leichenbesorgers war eine muntere Gesellschaft zu einem Taufschmause versammelt und die verschlossenen Läden und Trauerschilder eines Palastes verkündeten das Absterben eines hochstehenden Mannes. Leben und Tod gingen Hand in Hand, Reichtum und Armut standen nebeneinander, Überfülle und Hunger, Leiderei schienen den innigsten Bund geschlossen zu haben. Doch es war London. Nicholas bestellte in dem Gasthause, wo die Kutsche anhielt, Logis für sich und Smike und eilte, ohne noch einen Augenblick zu verlieren, nach Newmans Wohnung. Seine Sorge und Ungeduld hatten mit jeder Minute zugenommen und er vermochte sie kaum noch zu bezähmen. In Newmans Dachstübchen war ein Feuer angezündet. Es brannte ein Licht, der Fußboden war säuberlich gekehrt, das Gemach war so behaglich eingerichtet, als es bei seiner Beschaffenheit möglich war, und auf dem Tische stand Speise und Trank. Alles zeugte von Knox zärtlicher Fürsorge und Aufmerksamkeit, allein er selbst war nicht da. Nicholas klopfte an der Tür des Wandnachbars. »Wissen Sie nicht, wann Mr. Knox wieder zu Hause sein wird?« »Ah, Mr. Johnson«, rief ihm Crowl entgegen. »Seien Sie willkommen, Sir. Wie wohl und munter Sie aussehen, ich würde es nie geglaubt haben. Verzeihen Sie, wenn ich unterbreche. Meine Frage, ich bin höchst begierig, Ihre Antwort zu vernehmen.« »Er hat ein langwieriges Geschäft und wird erst um 12 Uhr wieder zu Hause sein. Es war ihm höchst verdrießlich, fortzumüssen, allein es ließ sich nicht ändern. Ich soll Ihnen indes sagen, Sie möchten es sich nur bis zu seiner Rückkehr bequem machen, und mir trug er auf, Sie so lange zu unterhalten, was ich mit Freuden tun werde. Mr. Crowl, um sofort den Beweis zu liefern, wie bereitwillig er wäre, sich für das allgemeine Beste aufzuopfern, setzte sich bei diesen Worten an den Tisch, legte sich ein großes Stück von dem kalten Fleische vor und lud Nicholas und Smike ein, seinem Beispiele zu folgen. Nicholas war zu unruhig, um auch nur einen Bissen genießen zu können, eilte, sobald er für Smike gesorgt und demselben aufgetragen hatte, Newman zurückzuhalten, wenn derselbe nach Hause käme, trotz aller von Mr. Crowl mit vollem Munde gemachten Gegenvorstellungen wieder fort und begab sich geradenwegs nach der Wohnung Miss La Creevy's, ganz wie es die kleine Malerin und Knox vorausgesehen hatten. Als er sie nicht zu Hause fand, war er eine Zeit lang unschlüssig, ob er zu seiner Mutter gehen sollte oder nicht. Er fürchtete, ihr dadurch bei seinem Oheime zu schaden, doch bestimmte ihn die Erwägung, dass ihn Newman nicht aufgefordert haben würde, schleunigst nach London zurückzukehren, wenn kein wichtiger Grund dazu vorhanden wäre. Das Mädchen sagte ihm, Mrs. Nickleby würde vor 11:30 oder noch später nicht wieder zu Hause sein, glaubte, dass sich Miss Nickleby wohl befände, die jedoch nicht bei der Mutter wohnte und sich nur sehr selten sehen ließe, wusste nicht, wo sie zu finden sein möchte, sondern nur, dass sie zu Madame Mantalini nicht mehr ginge. Nicholas kehrte mit klopfendem Herzen und erfüllt von unbestimmten Befürchtungen zu Smike zurück. Newman war noch immer nicht da. An seine Rückkehr vor 12 Uhr war durchaus nicht zu denken und ebenso wenig daran, ihn aufzusuchen und etwa, wenn auch nur auf ein paar Minuten, herausrufen zu lassen. Er war nicht in Golden Square, sondern besorgte andernwärts ein Geschäft, der Himmel mochte wissen, wo. Nicholas war zu aufgeregt, um still sitzen bleiben zu können, wo er war. Es deuchte ihm Zeitverlust, wenn er nicht in Bewegung wäre. Er ging zum zweiten Male wieder fort und wanderte rastlos weiter und weiter, bis er sich zuletzt fast gänzlich erschöpft fühlte und in einer Straße zwischen Park Lane und Bond Street vor einem eleganten Gasthause mechanisch stillstand. »Es wird hier teuer sein«, dachte er, »doch ein Glas Wein und ein Zwieback sind nirgend eine große Ausgabe. Und doch...« Er schwankte einige Zeit, ging aber endlich hinein, sei es, weil er in der Stimmung war, dem ersten Eindrucke zu folgen, oder weil ihn Neugier oder ein Gefühl trieb, das er sich nicht klarzumachen wusste. In dem prachtvollen Gastzimmer, in einer Abteilung beim Kamine, saß eine ziemlich lärmende Gesellschaft von 4 Personen. Sonst waren nur noch 2 ältere Herren anwesend, die ziemlich weit voneinander entfernt einen Imbiss zu sich nahmen. Nicholas setzte sich in die 2. Abteilung vom Kamine, den Rücken der lärmenden Gesellschaft zugekehrt, und nahm ein Zeitungsblatt zur Hand, bis der Aufwärter und einer der ältlichen Herren eine kleine Meinungsverschiedenheit über den Preis eines Getränkes, wie es schien, ausgeglichen haben würden. Er hatte noch keine 20 Zeilen gelesen und befand sich fast in einem Halbschlummer, als ihn die Nennung des Namens seiner Schwester sowohl aufweckte als aufregte. »Kleine Käthchen Nickleby«, waren die Worte, die sein Ohr aufgefasst hatte. Er blickte erstaunt empor und sah in dem einen der beiden großen einander gegenüber angebrachten Spiegel, dass 2 von den lärmenden Herren hinter ihm aufgestanden waren und sich an den Kamin gestellt hatten. Er wartete mit einiger Entrüstung darauf, mehr zu hören, denn der Ton, in welchem seiner Schwester Name genannt worden, war nichts weniger als ein ehrerbietiger gewesen, und gemein und renommistisch sah der Herr aus, der ihn, wie er glaubte, ausgesprochen hatte. Der renommistische Herr, wie Nikolas im Spiegel sah, stand mit dem Rücken am Kamine und sprach mit einem jüngeren Modegecken, der vor ihm stand, der Gesellschaft den Rücken zukehrte, den Hut auf dem Kopfe hatte und seinen Hemdekragen vor dem Spiegel über dem Kaminsimse ordnete. Sie flüsterten so leise, dass Nikolas nichts mehr hören konnte, lachten bisweilen laut auf, setzten sich nach einiger Zeit wieder, ließen noch mehr Wein bringen und wurden in ihrer Heiterkeit immer lauter, ohne Käthchen zu nennen oder auf sie Bezügliches zu reden, so dass Nikolas endlich glaubte, dass ihn sein Ohr getäuscht haben müsste. Auch ist nicht außer Acht zu lassen, dachte er, dass ich nicht so stutzig geworden sein würde, wenn ich bloß Käthchen oder Käthchen Nickleby gehört hätte. Aber kleine Käthchen Nickleby? Und kaum hatte er es, seinen Wein schlürfend, den er endlich erhalten gedacht, als er es abermals hinter sich hörte. Kleine Käthchen Nickleby. »Ich hatte fürwahr recht«, murmelte er, und das Zeitungsblatt entsank seiner Hand. Es war der Mensch, von dem ich es glaubte. Also weit begründete Einwendungen da wieder erhoben worden, ihre Gesundheit in Pollacken zu trinken, sagte derselbe, so geschehe es mit vollen Gläsern aus der neuen Flasche. Die kleine Käthchen Nickleby. Die anderen drei riefen es ihm nach und alle setzten die geleerten Gläser auf den Tisch. Nikolas war höchlich erzürnt über den leichtfertigen Ton, in welchem seiner Schwester Name in einem öffentlichen Hause erwähnt wurde. Er zwang sich jedoch mit großer Mühe, ruhig zu bleiben und sah sich nicht einmal um. »Die Satansdirne«, fuhr der Herr fort, der zuerst gesprochen, »sie ist eine echte Nickleby, eine würdige Nachahmerin ihres alten Onkels Ralph, spielt die Spröde, um desto eifriger gesucht zu werden, gerade wie er es macht, von dem auch nichts zu haben ist, wenn man ihm nicht scharf zusetzt, wo dann die Füchse doppelt willkommen sind und mit doppelt hohen Prozenten erkauft werden müssen, weil unser einer ungeduldig ist und er nicht.« »Verzweifelt gepfifft!« »Verzweifelt gepfifft!« wiederholten zwei andere. Die beiden ältlichen Herren standen jetzt auf, um sich zu entfernen, und Nikolas geriet in die größte Herzensangst, ein oder das andere Wort von dem, was gesprochen wurde, darüber zu verlieren. Es blieb indes gerade eine Zeit lang still, worauf aber das Gespräch mit noch größerer Unverschämtheit fortgesetzt wurde. »Ich fürchte nur«, sagte der jüngere Herr, »dass die Alte eifersüchtig geworden ist und sie eingeschlossen hat. Bei meiner Seele, es sieht ganz so aus.« »Wenn Sie sich veruneinigen und die kleine Nickleby geht nach Hause zu ihrer Mutter, ist's desto besser. Ich kann mit der alten Person machen, was ich will. Sie glaubt alles, was ich ihr sage.« »Ja, zum Teufel, das ist wahr. Die alte Seele ist so stockdumm wie Galgenholz.« Jetzt stimmten die beiden Herren ein, die alles zugleich taten, und das Gelächter wurde auf Mrs. Nicklebys Kosten allgemein. Nikolas drehte sich zornglühend um, bezwang sich indes für den Augenblick und wartete, um noch mehr zu hören. Was er hörte, braucht hier nicht wiederholt zu werden. Es genügt zu sagen, dass er nach einiger Zeit mit dem Charakter, mit den Plänen der Herren Ralphs Büberei, den Gründen bekannt war, die seine Anwesenheit in London notwendig gemacht hatten. Er hörte weiter seiner Schwester Leiden verspotten, ihr sittsames Benehmen belachen und missdeuten, ihren Namen unter rohen und leichtfertigen Scherzen von Mund zu Mund gehen, Wetten auf sie machen und was dergleichen mehr war. Sobald er sich hinlänglich gesammelt hatte, um mit Festigkeit vortreten und Worte hervorbringen zu können, wendete er sich zu dem Herrn, der zuerst und am meisten gesprochen und die beleidigendsten Äußerungen sich erlaubt hatte. »Ich muss ein paar Worte mit Ihnen reden, Sir«, sagte er. »Mit mir, Sir«, erwiderte Sir Mulberry Fogg und blickte ihn verwundert und geringschätzig an. »Ich sagte, mit Ihnen«, wiederholte Nikolas mit vor Wut fast erstickter Stimme. »Auf Ehre, ein geheimnisvoller Unbekannter«, rief Sir Mulberry, sein Glas an den Mund setzend und sich nach seinen Freunden umsehend aus. »Wollen Sie auf ein paar Minuten mit mir beiseit treten oder weigern Sie sich dessen?« sagte Nicholas finster. Sir Mulberry hielt im Trinken bloß inne, um zu entgegnen, der Herr möge Namen und Begehren nennen oder sich entfernen. Nicholas nahm eine Karte aus der Tasche, warf sie vor ihn hin auf den Tisch und sagte, »Da, Sir, mein Begehren werden Sie erraten.« Sir Mulberrys Mienen nahmen auf einen Augenblick den Ausdruck der Überraschung, gemischt mit einiger Verwirrung an, der jedoch sogleich wieder verschwand. Er stieß die Karte dem gegenüber sitzenden Lord hin, nahm einen Zahnstocher zur Hand und bediente sich dessen äußerst kaltblütig und bequem. »Ihr Name und Adresse?« fragte Nicholas vor Zorn immer mehr erblassend. »Sie werden so wenig das eine als das andere erhalten. Wenn ein Gentleman in Ihrer Gesellschaft ist, so werde ich den Namen und die Wohnung des Herrn erfahren«, fuhr Nicholas, umherblickend und kaum imstande, die weißen Lippen zu öffnen, fort. Es trat eine Totenstille ein. »Ich bin der Bruder der jungen Dame«, sprach Nicholas weiter, »von welcher hier die Rede gewesen ist. Ich erkläre den Herrn dafür einen Lügner und Feigling. Hat er einen Freund hier, so wird ihm derselbe den Schimpf des elenden Versuchs ersparen, seinen Namen geheim zu halten. Eines oben ein vollkommen nutzlosen Versuchs, denn ich werde mir die Kenntnis, die ich begehre, zu verschaffen wissen und nicht eher von ihm ablassen, als bis ich sie erlangt habe.« Sir Mulberry sah ihn verächtlich an und wendete sich zu seinen Freunden. »Lassen wir den Patron schwatzen. Ich habe mit Burschen seines Standes nichts Ernsthaftes zu reden, und seine hübsche Schwester wird ihn vor der Hetzpeitsche schützen, wenn er auch bis Mitternacht fortpoltert. Sie sind ein niederträchtiger und memmenhafter Schuft«, rief Nicholas, »und sollen aller Welt als ein solcher bezeichnet werden. Ich will Ihren Namen wissen, werde Ihnen bis zu Ihrer Wohnung nachfolgen und wenn Sie die Straßen bis morgen früh durchwandern.« Sir Mulberry griff unwillkürlich nach der nächststehenden Flasche und schien im Begriff, sie Nicholas an den Kopf zu werfen. Er füllte indes nur sein Glas und lachte spöttisch. Nicholas setzte sich den Herrn gegenüber, rief den Aufwärter und bezahlte seinen Wein. »Können Sie mir den Namen des Menschen da sagen?« fragte er den Aufwärter hörbar und nach Sir Mulberry hindeutend. Sir Mulberry lachte abermals und die Herren Hay und Rupfer lachten mit, jedoch nicht eben laut. »Des Gentlemans, Sir«, erwiderte der Aufwärter, der zu wissen schien, wie er sich bei dieser Gelegenheit zu benehmen hatte, so geringschätzig und unverschämt, als er es mit Sicherheit tun zu können glaubte. »Nein, Sir.« Er wollte sich entfernen, aber Sir Mulberry rief ihm zu, ob er des Menschennamen kennte. Er verneinte abermals. »So können Sie ihn auf dem Stückchen Pappe lesen«, sagte Sir Mulberry und warf ihm Nicholas Karte zu. »Und wenn Sie gelesen haben, so werfen Sie es in das Feuer, hören Sie?« Der Aufwärter greinte, blickte Nicholas zweifelhaft an, steckte die Karte, um es mit keiner Partei zu verderben, an den Kaminspiegel und ging hinaus. Nicholas schlug die Arme unter, biss sich auf die Lippen und saß vollkommen ruhig da. Es war ihm anzusehen, dass er fest entschlossen war, seine Drohung, Sir Mulberry nachzufolgen, in Ausführung zu bringen. Der jüngere Herr machte dem Letzteren offenbar Vorstellungen und suchte ihn zu bewegen, Nicholas Verlangen zu erfüllen. Sir Mulberry war indessen nicht gar zu nüchtern, blieb unbewegt, wurde verdrießlich, forderte seine Freunde auf, ihn allein zu lassen, und sie entfernten sich nach einiger Zeit. Man wird sich leicht vorstellen, wie langsam Nicholas jede Minute verstrich und in welcher peinlichen Ungeduld er dasaß. Sir Mulberry nahm die nachlässigste Stellung an und schlürfte mit herausfordernder Kaltblütigkeit seinen Wein. Sie saßen länger als eine Stunde einander gegenüber. Nicholas blickte bisweilen zornig auf, allein Sir Mulberry schien sich seiner Anwesenheit gar nicht mehr zu erinnern, gähnte aber endlich, dehnte sich, stand auf, trat vor den Spiegel, drehte sich wieder um und beehrte Nicholas durch ein langes und verächtliches Anstarren. Nicholas starrte ihn wieder an, und zwar nicht minder geringschätzig. Er zuckte die Achseln, verzog den Mund zu einem Lächeln, klingelte und befahl dem Aufwärter, ihm beim Anziehen seines Oberrocks behülflich zu sein. Es geschah, und der Aufwärter verließ auf sein Geheiß das Zimmer wieder. Er stolzierte gleichgültig pfeifend mehrere Male auf und ab, leerte sein letztes Glas, setzte den Hut vor dem Spiegel auf und ging langsam hinaus. Nicholas, der immer größere Mühe gehabt hatte, seines Ingrims Meister zu bleiben, sprang auf und folgte ihm auf dem Fuße nach. Vor der Haustür stand Sir Mulberrys Cabriolet bereit, der Bediente öffnete ihm den Schlag und stellte sich bei dem Pferde, um es zu halten. »Wollen Sie mir Ihren Namen nennen?« fragte Nicholas mit gedämpfter Stimme. »Nein, zu allen Teufeln nein!« »Wenn Sie sich auf die Schnelligkeit Ihres Pferdes verlassen, so werden Sie sich getäuscht sehen. Ich werde Sie begleiten beim Himmel, und wenn ich mich anhängen soll, dann werden Sie heruntergepeitscht werden. Sie sind ein Nichtswürdiger. Sie sind ein Ausläufer, das ich nicht besser wüsste. Ich bin der Sohn eines Gentleman, Ihnen gleich an Herkunft und Erziehung, und in allem Übrigen stehen Sie mir hoffentlich nach. Ich sage es Ihnen noch einmal, Miss Nickleby ist meine Schwester. Wollen Sie wegen Ihres unmännlichen und ehrlosen Betragens Rede stehen oder nicht? Einem Gegner, der dessen würdig ist, ja. Ihnen nein, erwiderte Sir Mulberry, die Zügel in die Hand nehmend. »Platz gemacht, Lotterbube! Lass los, William!« »Lassen Sie's bleiben«, rief Nicholas, sprang, als Sir Mulberry einstieg, auf den Tritt und griff nach den Zügeln. »Er hat das Pferd nicht in der Gewalt. Ich schwör's, Sie kommen sollen nicht von der Stelle, ehe Sie mir nicht gesagt haben, wer Sie sind.« Der Bediente zögerte. Das Pferd war ein feuriges Tier, und er vermochte es kaum festzuhalten. »Lass augenblicklich los«, donnerte Sir Mulberry. Der Bediente gehorchte. Das Pferd bäumte sich und schlug hinten und vorne aus, als wenn es das Fuhrwerk in tausend Stücke zerschmettern wollte. Allein Nicholas, blind gegen alle Gefahr, hielt sich auf dem Tritte fest und ließ die Zügel nicht los. »Wollen Sie loslassen? Wollen Sie mir Ihren Namen nennen? Nein! Nein!« Die Gegenreden wurden so schnell gewechselt, als die geläufigste Zunge die Worte nur aussprechen konnte. Sir Mulberry fasste die Peitsche kürzer und schlug wütend auf Nicholas Kopf und Schultern. Sie zerbrach. Nicholas bemächtigte sich des schwersten Stielendes und versetzte seinem Gegner einen Schlag über das Gesicht, der eine breite Wunde vom Auge bis zum Munde zurückließ. Er sah den Blutstreifen, wusste, dass das Pferd in rasendem Galopp davongesprengt war, 100 Lichter tanzten vor seinen Augen, und er fühlte sich heftig auf das Pflaster geschleudert. Ihm schwindelte, er war einer Ohnmacht nahe, wurde indes durch das laute Schreien und Rufen, man möge dem Pferde ausweichen, aufgeschreckt und stand, wenn auch wankend, sogleich wieder auf. Er sah und hörte im Halbbewusstsein, dass Menschen in hellen Haufen vorüberliefen, dass das Cabriolet in der Straße hinuntersauste, dass etwas Schweres zerschmettert wurde, Glas klirrte, dass der Menschenhaufe in ziemlicher Ferne sich schloss, und dann sah und hörte er nichts mehr. Er war ganz allein, denn die allgemeine Aufmerksamkeit hatte sich von ihm auf den Herrn im Cabriolet gelenkt. Er urteilte sehr richtig, dass es unter diesen Umständen dem Wahnsinne gleichkommen würde, nachzufolgen, suchte den nächsten Mietwagen, stand auf, wurde sich nach einigen Minuten bewusst, dass er wie ein Betrunkener hin und her taumelte, und fühlte jetzt erst, dass ihm Blut über das Gesicht und die Brust hinunterlief. Ende von Abschnitt 4. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 9. Oktober 2024.